Ich glaube, es geht allen Menschen gleich, die in einer Stadt wohnen und arbeiten müssen. Wenn die Sonne scheint, würden sie viel lieber hinausspazieren und sich in die Sonne setzen. Das geht aber nicht nur den Menschen so, sondern auch, beinahe hätte ich gesagt, den Kobolden. Dabei kenne ich ja nur einen einzigen, und zwar den Pumuckl. Der stand bei strahlendem Sonnenschein am Werkstattfenster und sagte: Oh, ich hätte viel lieber eine sonnigere Sonne als diese Werkstattfenstersonne. Pumuckl, es gibt keine sonnigere Sonne. Doch, auf dem Meer. Auf dem Meer und auf der Wiese und im Wald, da ist sie auch sonniger. Ja, ein bisschen hast du recht. Wald ist Sonne. Ja, aber ich kann einfach nicht meine Werkstatt zuschließen und ins Grüne fahren, das geht ja nicht. Das ist schade, weil nämlich grün ist eine besonders schöne. Naja, wir haben ja den Kastanienbaum da im Hof. Schaust du halt den an? Ne? Aber ein einziger Baum ist ja noch lange nicht so grün wie zwei oder viele Bäume. Ja, aber Pumuckl, ich kann nicht mehrere herzaubern. Aber kannst du auf den Kastanienbaum aufklettern, hast du es ringsum grün um nein, dich nein, rum. Ne? Nein, das mag ich nicht. Ich mag ja gar nicht klettern. Also, ich, weißt du, ich mag, eigentlich mag ich es, also so wie in den Ferien mag ich eigentlich, ja. Du weißt ja gar nicht, wie es in den Ferien war. Frag mich doch. Also, ich sag's dir. Also, auf einer Bank sitzen und auf eine Wiese und auf einen Wald und vielleicht auch noch auf einen Berg schauen. Auf einen Berg auch noch. Aha, jetzt hörst du auf, bitteschön, gell? Mhm. Man kann sich nicht immer vorreden, was man lieber hätte. Das bringt nichts. Genau, es sind Sonne und wenn du dich gern vor die Werkstatt setzen möchtest, dann lege ich dir ein Brettl hin und das setzt sich dann vors Haus. Ja, aber ich will ja aber, dass du dich neben mich setzt, weißt du, so ganz gemütlich. Ja, und alle Leute meinen dann, dass ich nichts zu tun habe, nicht? Viele Leute haben nichts zu tun, viele. Immer zu tun haben ist nämlich sehr ungesund. Ja, hast du auch wieder recht. Weißt du was, mittags gehen wir ein bisschen spazieren. Aber das dauert ja noch 15, 7 Stunden, bis es Mittag ist. Da ist ja schon die halbe Sonne weggeschienen. Weggeschienen? Was ist denn das wieder für ein Wort? Weggeschienen? Das ist so viel wie weggeschüttet und wie weggeworfen. Ja, dann geh jetzt schnell raus in die Sonne, damit nicht alles umsonst wegscheint. Der Pumuckl ist hinausgetrottet und der Meister Eder hat ihm ein Brettchen rausgetragen, damit sich der Kobold in die Sonne setzen konnte. Er hat sogar zwei Klötzchen unter das Brett gelegt, dass der Pumuckl richtig wie auf einer kleinen Bank sitzen konnte. Und während der Meister Eder das Brett auf die Klötzchen legte und ihm dabei die Frühlingssonne so wunderbar warm auf den Rücken strahlte, da kam ihm eine Idee. Er richtete sich auf und sagte: Da, vor der Werkstatt, der Bank, das wäre eigentlich gar nichts Dummes, wenn man schon nicht nass fahren kann. So ein bisschen in die Sonne setzen, das hätte was für sich. Schließlich bin ich ja auch nicht mehr der Jüngste und wenn ich mich da ein bisschen in die Sonne hersetze. Und ich mich dazu. Und dann, weißt du, dann schauen wir in den grünen Baum und dann essen wir ein grünes, Wurstbrot dazu. Ja. Weißt du, das ist dann wie eine Spaziergangruhe in den Ferien. Mhm. Ja, gar keine dumme Idee. Auch für laue Sommerabende, gell? Da sitzen wir dann im Freien, wie in einem Wirtsgarten. Ja, nur ohne Wirt, oder? Ja, und ohne Bedienung, ja. Und tatsächlich hat der Meister Eder noch am selben Abend angefangen, eine Bank zu schreinern. Und als ein paar Tage später wieder die Sonne so schön warm schien, da stellte er die Bank an die Hauswand direkt unter das Fenster seiner Werkstatt. Das sah sehr gemütlich und einladend aus. Dass aber gerade das Einladende ein verhängnisvoller Fehler an der Sache war, sollte sich bald genug herausstellen. Zunächst aber waren der Meister Eder und sein Pumuckl sehr angetan von dieser Bank in der Sonne. Ah, das ist ja gerade wie in der Sommerfrische. Weißt noch, die Bank vor dem Bauernhaus? Ja. Du, also vielleicht kaufst du gelegentlich eine Kuh. Eine Kuh. Ja, das muss ja nicht eine große Kuh sein. Es kann ja eine ganz, ganz kleine, also eine ganz kleine Kuh sein. Und die grast dann hier und dann macht sie Muh. Macht Müh. Und wo nimmst du das Gras her? Das ist ja lauter Kies da. Ja, dann muss sie eben kiesen und nicht grasen. Kiesen ist ja bestimmt genauso schön. Ja, das glaube ich kaum. Das glaube ich schon. Also hör mal, wie schön kiesen ist. Müh! Müh! Wirbel den Staub nicht so auf. Setz sie lieber wieder her. Ich sitze ja schon wieder. Ich wollte nur, dass du dir leichter eine Kuh vorstellen. Weißt du, eine kleine Kuh ist eine Kuh. Mhm. Ja, und weißt du, dann, wenn wir eine Kuh haben, dann ist die Bank nämlich noch viel schöner. Mhm. Oder stellst du dir vielleicht lieber ein Schweinchen vor? Ein Schweinchen. Hör mal, so eins. Quick, quick. Ja, das ist schon besser, ja. Ja. Und was wollen wir uns noch vorstellen? Na ja, ein paar Hennen vielleicht. Ja. Solche nicht. Das sind ja Enten. Hennen gehen so. Und jetzt kommt noch ein Hahn. Um Himmels Willen. Ja, du, ein Hahn. Womöglich sei statt, da kommt die Frau Reindl, sei still. Jetzt. Oh, ach, die Frau Reindl. Wo es doch gerade so eine schöne Sommerfrische war. Du, die kommt her. Die hat sicher die Bank gesehen. Ja, wenn die Frau Reindl wenigstens vier Beine hätte und Mu sagen könnte. Oder wenn sie fliegen könnte. Ja. Oder sowas. Aber so passt sie ja überhaupt nicht in diese Landschaft hinein. Also, ich werde sie jetzt weggrauen. Nein, jetzt sei nur friedlich. Die wird schon wieder weggehen. Ja, was sehe ich denn da? Eine Bank. Haben Sie die zu verkaufen oder bleibt die da? Die bleibt da. Na, sowas hat uns da im Hof eigentlich schon lang gefehlt. Darf man sich da auch hersetzen? Ja, schon, aber da werden Sie nicht lange Freude haben, weil mein Segen einen rechten Radau macht. Solange Sie da sitzen, kann es kein Radau machen. Oh, bequem sitzt man da. Sehr bequem. Ja, da lasst sich's aushalten. Naja, schon, aber... Was war jetzt das? Das? Das war die Bank. Wissen Sie, die knarzt so, weil es so neu ist. Das stört mich nicht, solange es nicht zusammenfällt. Au! Was haben Sie denn? Mir hat was gestochen. Was Sie nicht sagen, ist vielleicht doch nicht so das Rechte zum Hersitzen da. Ja, wissen Sie, da fliegen Wespen und alles Mögliche fliegt da rum. Ja, sowas stört mich eigentlich nicht, aber... Naja, auch Schnacken, die gehen immer an andere Leute hin. An mich nicht. Schon wieder? Das muss im Holz sein, was mir da sticht. Na, Sie müssen die Bank noch besser abhobeln, Herr Eder. Na, mir tut es ja so. Und für mich habe ich es ja schließlich gemacht. Ne? Ja, mein, ich habe Sie ja nicht kritisieren wollen, Herr Eder. Ich habe bloß gemeint, ich meine... Ja, wo kommen denn die Steindl alle her? Ja, sowas. Ja, jetzt ist mir direkt eins in den Kragen, ne? Hat da oben jemand was ausgeschüttelt? Das ist ja allerhand. Nein, da über der Bank ist bloß meine eigene Wohnung. Da schüttelt niemand was aus. Sie, Frau Reindl, ich glaube, Sie gehen besser da weg. Nein. Das Dachsims da drum bröckelt ab. Da kann vielleicht noch was passieren. Aber sehen tut man nichts. Ja, Eva. Ach, da kommt gerade der Hausmeister. Dem sagen wir es gleich. Der soll nachschauen. Für was haben wir ihn denn? Herr Winkler? Ja? Herr Winkler? Den brauche ich jetzt nicht auch noch da hinten. Ja, was ist denn? Ja, Herr Eder, grüß Sie, Gott. Grüß Gott. Was haben Sie denn da für eine schöne Bank? Ist ja da urgemütlich. Mhm. Ja, die Bank bleibt da. So? Ja, die hat er nicht zu verkaufen. Danke. Da müssen Sie sich mal hersetzen. Ja. Gerade gut sitzt man da. Bloß schauen Sie die kleinen Steine an. Die fallen vom Dachsims runter. Vom Dachsims? Ja. Das kann doch nicht sein. Die Dachrin ist ja erst im letzten Herbst gekriegt worden. Aber das war direkt unheimlich. Ja, geht die paar Steindeln und unheimlich. Ganz Herr Eder, durch sowas lassen wir uns nicht rausbringen. Ja. Wird heute halt der Daumen gewesen sein, die da droben rumpickt hat. Ja. Herr, darf ich mich ein bisschen hersitzen? Wenn Sie die segnet, stört, oh. Ich muss jetzt nämlich arbeiten. Nein, da sind wir nicht empfindlich, Herr Eder. Ganz Herr Winkler? Ja, da sind wir nicht. Empfindlich. Sie müssen halt die Fenster und die Türen zumachen, Herr Eder. Dann hört man den Lärm nicht so raus. Mhm. Ersticken werde ich dann bei dem schönen Wetter in meiner Werkstatt. Sie entschuldigen mich, gell? Ja, bitteschön. Der ist nicht wenig muffig, der Herr Eder. Jetzt gehe ich halt auch. Ach nein, bleiben Sie nur sitzen, Herr Winkler. So ein bisschen Sonne tut einem gut. Ja, in meinem Alter schon. Der Meister Eder war gar nicht erfreut darüber, dass seine gemütliche Bank einfach von anderen Leuten beschlagnahmt wurde. Aber er hat doch Fenster und Tür zugemacht, schon um mit dem Pumuckl reden zu können. Nerven haben die Leute. Die setzen sich einfach hin und bleib mal so sitzen wie festpoppt. Ja, und da nützt kein Pieksen und kein Steinewerfen, nützt da was. Und jetzt können wir nicht mehr Sommerfrische spielen. Ich sag Ihnen, das ist eine Schande, wie die vom dritten Stock ihre Kinder rumlaufen lassen. Ja, ja, Frale. Und Leid ausrichten vor meinem Fenster. Das geht mir gerade noch ab. Weißt du was? Wir nehmen Ihnen die Bank weg. Einfach wegziehen. Wumm! Und dann sitzen Sie auf dem Boden. Ja. Und dann können Sie kiesen. Das darf mir ja alles weniger stören, mich weniger stören. Aber dass die ihren ganzen Dreck zum Fenster rausschüttelt, Du musst auch was ausschütteln. Das mag er nicht. Ich trage Sägespäne hinauf und schüttle und schüttle und schüttle. Nein, nix da. Du weißt was? Sägstelle an. Die bleiben sitzen. Ich glaube, du musst dir noch eine zweite Säge kaufen, damit du genug Lärm machen kannst. Na, das Fenster mach ich auf. Tut mir leid, aber es geht nicht anders, gell? Was haben Sie gesagt, Herr Eder? Dass mir leid tut, aber es geht nicht anders. Ja, aber Herr Eder, Sie brauchen sich doch nicht zu entschuldigen. Arbeit ist Arbeit. Herr Eder, wie lange lassen Sie die Säge noch laufen? Den ganzen Nachmittag, bis zum Feierabend. Bis zum Feierabend? Na, dann ist wohl besser, wenn ich am Feierabend wiederkomme. Da ist dann schön ruhig. Der Hausmeister und die Frau Reindl ließen sich zunächst vertreiben. Und der Meister Eder stellte nach einiger Zeit die Säge wieder ab. Das kostet mir ein Vermögen an Strom, wenn ich die Leute immer mit der Säge vertreiben muss. Du, und was machen wir nach Feierabend? Die wollen ja da wiederkommen. Ja, wir können höchstens die Bank wieder reinstellen. Aber wir wollten doch wie im gemütlichen Wirtsgarten sitzen und die... Da kommt der Fritz und die Caroline. Ui, schau, Caroline, da hinten steht eine Bank. Ui, ja, richtig. Nein, da setzen wir uns hin. Schon wieder will sich jemand hinsetzen. Wenn da noch ein Tisch davor wäre, dann könnten wir im Hof unsere Aufgaben machen. Lasst euch ja nicht brennt, gell? Das ging mir gerade noch ab, dass ihr da vor meinem Fenster eure Aufgaben macht. Das hab ich ja bloß so gesagt, Herr Eder. Verkaufen Sie die Bank? Na. Darf man sich mal draufsetzen? Bloß zum Probieren. Also was da schon zum Probieren gibt, möchte ich wissen. Ja, bitte, Herr Eder. Naja, also gut, probieren könnt ihr's. Aber Daueraufenthalt ist es keiner da, verstanden? Danke, Herr Eder. Jetzt sitzen Sie alle beide drauf. Naja, solange Sie Ruhe geben und wir zwei nicht draußen sitzen wollen. Aber wir wollen doch draußen sitzen. Nein, ich muss jetzt wirklich weiterarbeiten. Und ich? Naja, du sitzt ein bisschen in der Schaukel und machst ein Gedichtel. Gedichtel? Ich mag aber kein Gedichtel. Naja, dann singst du ein Liedl. Zu einem Liedl braucht man ein Musikl. Ein Pumuckl in einer Schaukel kann nur Liedl mit Musikl machen. Ja, dann gehst von mir aus nach in die Wohnung und drehst das Radio an. Der Pumuckl überlegte sich, ob er das wollte. Aber während er noch so nachdachte, kam er auf eine ganz andere Weise zu seiner Musik. Der Fritz und die Caroline, die immer noch auf der Bank saßen, stellten nämlich etwas fest. Die hält voll was aus, die Bank. Wie die tut, wenn man da so draufhaut. Wie eine Trommel. Du spinnst dir. Eine Trommel klingt ganz anders. Ja schon, aber steh doch mal auf. Wenn sie leer ist, dann klingt sie doch noch anders. Ui, ja, wirklich. Du, weißt du, was ich später gern mal werden möchte? Schlagzeugerin. Hab ich noch nie gehört, dass ein Mädchen Schlagzeuger werden will. Ich schon. Wenn man jetzt noch was zum Scheppern hätten, eine Blechbüchse mit Steinen drin zum Beispiel, dann wird das toll klingen. Du, Caroline, schau, da ist eine Blechbüchse bei den Abfalltonnen. Hol sie. Und Steine sind genug da. 1, 2, 3, 4. Reicht schon, Fritz, hör auf. Hör. Jetzt gib acht, jetzt spielen wir einen Marsch. Den kennst du doch. Rum, bum, tralalala, rum, bum, bum. Freilich kenn ich den. Also dann, los. Rum, bum, tralalala, rum, bum, bum. Rum, bum, tralalala, rum, bum, bum. Mensch, das geht ja irre. Aber du darfst nicht bei jedem Ton scheppern. Das ist zu viel. Alle weinen nur beim Hauptton, so. Rum, bum, tralalala, rum, bum, bum. Ah, ich verstehe. Also dann, nochmal. Rum, bum, tralalala, rum, bum, bum. Rum, bum, tralalala, rum, bum, bum, bum, rum, bum, bum, bum. Na, das hat mir gerade noch gefällt. Ja, wie haben wir's denn? Mein Bank ist doch kein Trommel. Ich hab doch keine Nerven wie Drahtseil. Ja, so ein Radau. Hörst du gleich auf? Ja, wie kommst denn hier mir vor? Wir haben doch bloß probiert. Ja, das kannst du daheim probieren und nicht da vor meinem Fenster. Die Caroline will einmal Schlagzeugerin werden. Ja, da hab ich ja nichts dagegen, wenn ich nicht zuhören muss. Jetzt ist jedenfalls der Ruder heraus und verschwind's. Der Fritz und die Caroline haben sich daraufhin verdrückt. Nicht ohne unfreundliche Bemerkungen über diesen unfreundlichen Schreiner. Der Pumuckl aber schlug vor. Kannst du nicht einen Zaun um die Bank machen? Na, das kann ich nicht. Der Hof gehört nicht mir. Ja, du sollst ja auch nicht um den Hof einen Zaun machen, sondern einen bloß um die Bank. Na, Pumuckl, das geht nicht, glaub mir's. Ich kann die Bank bloß wieder da reinstellen. Ja, aber da drinnen ist doch keine Sonne. Ja, eben. Und man kann auch keinen Ausflug in die eigene Werkstatt machen. Und man kann hier auch nicht Sommerfrische spielen, weil eine Kuh nur grasen und kiesen, aber nicht sägen kann. Und Platz habe ich auch keinen da herin. Da haben wir jetzt die Arbeit gemacht und alles ist für die Katze. Nein, nein, für die Katze nicht. Nein, nein, nein. Für die Katze ist die Bank ganz und gar nicht. Du weißt genau, dass ich Katzen nicht leiden kann. Du, ich glaube, es ist am gescheitesten. Ich verkauf's. Die Bank, nein, die verkaufen wir nicht. Nein, nein, nein, die verstecken wir, die Bank. Ja, und wenn wir uns selber hinsetzen wollen? Dann finden wir sie eben wieder. Bank finden ist etwas sehr Lustiges, eine findende Bank. Ja, und du meinst, dass die anderen Leute die Bank nicht auch finden? Da im Hof kannst du ja gar nichts verstecken, dass man es nicht findet. Du, und wenn wir ein Schild hinhängen, es ist verboten, sich auf die Bank zu setzen. Ja, und wenn ich mich selber hinsetzen will, dann... Ja, dann ist es eben nicht mehr verboten. Aha, ja, und dann setzt sich der Hausmeister am Frau Reindl daneben. Da kommt die Frau mit diesem fürchterlichen Schreiekind. Die wird dann nicht mit ihrem schreienden Bankert daherkommen. Susilein, psst, sei ruhig, ein bisschen. Schau, wie schön's da ist. Gucki, gucki. Okay, die Mutti setzt sich mit dir daher in die schöne, schöne Sonne. Psst. Grüß Gott, Herr Eder. Darf ich mich da ein bisschen hersetzen? Wissen Sie, meine Susi kriegt erst die Zähnchen. Da traue ich mich gar nicht unter die Leute mit ihr, weil die immer gleich so böse werden, wenn's schreit. Aber da, gell, da im Hof, da ist ja niemand. Mhm. Und ich bin ja niemand. Okay, Sie sind ja so ein netter Mensch, Herr Eder. Und Sie hören das doch gar nicht so, wenn Sie mit Ihren Maschinen da... Doch, das höre ich. Sind Sie mir nicht besser, aber ich bin in einem Alter, wo mich Kindergeschrei nervös macht. So, aha. Ja, und wenn wir die Bank ein bisschen weiter wegstellen, ich helfe Ihnen auch beim Tragen. Unter das Fenster von Frau Reindl stellen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, ich trage sie Ihnen dann über zum Vorderhaus. Mei, das ist wirklich zu nett von Ihnen, Herr Eder. Jetzt komm, Susilein. Der Meister Eder hatte blitzartig den Vorteil von Pumuckls Vorschlag erkannt. Wenn die Frau Reindl am eigenen Leib die Wohltat einer Bank vor dem Fenster erfuhr, vielleicht war das für sie eine Lehre. Er stellte also die Bank direkt unter das Fenster von Frau Reindl. Und dann ging er in seine Werkstatt. War kein schlechter Vorschlag, Pumuckl. Eine Zeit lang haben wir jetzt Ruhe. Ja, und für die nächsten Schreimenschen stellen wir die Bank unter das Fenster vom Hausmeister. Und wenn sich alle ausgeschrien haben und wenn es wieder ganz still ist, dann stellen wir sie wieder vor unser Fenster. Mhm. Dann bin ich ja für die nächste Zeit beschäftigt. Es dauerte gar nicht lange, da öffnete sich über dem schreienden Kind das Fenster von Frau Reindl. Ja, hören Sie mal, was glauben Sie eigentlich? Das hält ja kein Mensch aus. Sie haben als Kind auch geschrien. Meine Susi bekommt nämlich Zähnchen. Aber nicht vor meinem Fenster. Außerdem gehört die Bank nicht daher. Die gehört unterm Herrn Eder sein Fenster. Das weiß ich schon. Er hat es mir nämlich selber dahergetragen. Also das geht nicht. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Herr Eder, die Bank muss da weg. So, und wohin, wenn ich fragen darf? Es ist mir wurscht. Jedenfalls nicht unter meinem Fenster. Vor dem Ion ist doch gut gestanden. Na, da haben sich zu viele Leute hingesetzt. Ich mag das nämlich genauso wenig wie Sie. Ja, dann heizen Sie es ein oder sonst was. Na, das tue ich nicht. Kommen Sie, Frau Geitlinger, wir stellen die Bank weiter vor. Unter das Fenster vom Herrn Hausmeister. Oh, Sie sind ja so aufmerksam, Herr Eder. Wissen Sie, die Leute heutzutage, die möchten kleine Kinder am liebsten ausrotten. Ja, so, Dalle, da stellen wir es jetzt her. Vielen Dank, Herr Eder. Bitteschön, Kernchen. Geh, Susilein, dir tun die Zähne so weh. Susilein, schau mal. Schau mal die Vögel da drüben. Taubenvögel sind das. Ja, wie haben es denn da? Steckt denn das Kind am Spieß? Nein, mein Susi hört sicher bald auf, Herr Winkler. Geh, Susilein. Da schauen Sie, lacht schon wieder. Sehen Sie es, es ist schon vorbei. Ist nicht vorbei. Entschuldige, Susilein, jetzt muss ich dich leider ein ganz klein bisschen pieksen. Na, das hält mir ja nicht aus. Wie kommt denn überhaupt die Bank da her vor meinem Fenster? Ja, wissen Sie, der Herr Eder war so liebenswürdig und hat's mir da hergetragen. Komm, überhaupt nicht in Frage. Wir brauchen da vorne keine Bank. Das ist verboten, jawohl. Die Bank muss sofort wieder weg. Nein, muss sie gar nicht. Jawohl. Der Hof gehört allen Mietern. Und wenn Sie die Bank wegstellen, dann hole ich einen Stuhl herunter, gell? Ja, das wollen wir doch einmal sehen, ob man hier Mütter mit Kindern schikanieren darf. Lassen Sie den Schratzing in Ihrer eigenen Wohnung schreien. Mein Kind braucht auch Luft. Ach. Und das werde ich meinem Mann sagen. Dann sagen Sie es. Ja, der ist nämlich zufällig mit dem Hausbesitzer befreundet. Und dann wollen wir doch einmal sehen, wer hier recht kriegt. Ja, das wollen wir dann sehen. Jawohl. Seit 10 Jahren bin ich Hausmeister. Und ich bin auch mit dem Hausherrn befreundet. Den rufe ich jetzt sofort an. Auf der Stuhl. Und die Bank trage ich eigenhändig wieder hintere zum Eder sein Fenster. Die Bank bleibt da stehen, bis der Hausherr entschieden hat. Na, das werden wir ja gleich haben. Jetzt komme ich aber runter. Da der Hausbesitzer nur ein paar Häuser entfernt wohnt, hat er sich bereit erklärt, die Sache mit der Bank an Ort und Stelle zu klären. Die Frau Geitlinger holte den Meister Eder zur Verstärkung und der Hausmeister die Frau Reindl. Es war eine richtige Versammlung im Hof. Also, so etwas von Kinderfeindlichkeit. Überhaupt, bisher ist er ohne Bank gegangen. Jawohl. Wenn der Herr Eder schon so liebenswürdig ist und eine Bank macht. Ja, wenn alle ihre Kinder im Hof blären ließen. Einen Moment, Herrschaften. Vielleicht gibt's doch eine friedliche Lösung dieses Problems. Ja, wenn die Bank da hervorn bleibt, dann auf gar keinen Fall. Ja, und weiter hinten? Bei mir hinten? Keine Stunde. Ich hack sie zu Brennholz, die Bank. Nein, ich mein bei Herrn Eder. Na, sieh, ich verkauf die Bank. Ich krieg's uns das ganze Haus am Hals. Stellt's die Bank doch hinterhin zu die Aschentonne mit? Was? Ja, da stört sie niemand. Zu die Aschentonne? Jawohl. Glauben Sie, mein Kind und ich, wir wollen den Gestank einatmen. Ah, da stinkt's eine gar nicht so. Ich wüsste schon eine Lösung. Wenn mir der Herr Eder eventuell die Bank verkaufen wird. Verkaufen? Ich hab nämlich einen Heimgarten mit einem Gartenhäusl und Apfelbein. Da komme ich wochentags nie hin, da bräuchte ich schon lange eine Bank. Was kostet die denn, Herr Eder? Ja, eigentlich habe ich die bloß für mich gemacht, weil ich mich halt ein bisschen nach Feierabend hinsetzen wollte. Nicht? Ja, aber das Kind ist doch immer noch. Ich lade Sie herzlich ein, nach Feierabend in meinen Heimgarten zu kommen. Da haben Sie Ihre völlige Ruhe. Ja, und hier im Hof haben wir dann wieder nichts. Mein Kind und ich... Aber Sie können doch auch untertags hingehen. Ich wäre nämlich sehr, sehr froh, wenn wochentags ab und zu jemand dort ist und vielleicht auch ein bisschen die Blumen gießt. Ja, das mache ich natürlich sehr gern. Weil, wissen Sie, im Hof, da kriegt man ja doch nur den Schmutz auf den Kopf geschüttelt. Uns lädt er nicht ein. Ja, aber dafür, wissen Sie, haben wir unsere Ruhe da hinten. Also, was kostet die Bank, Herr Eder? Ist billig. Nee, was kostet's? Ja, wenn ich es dann auch noch selber benutzen darf, ja, dann nehme ich halt Ihr Angebot. Das würde mich wirklich freuen, Herr Eder. Ja, also sagen wir 30 Mark, wenn Sie es nicht weitererzählen. Macht, Herr Eder. Und damit, glaube ich, haben wir allen geholfen. Die Leute im Haus haben ihre Ruhe vor dem Kindergeschrei und der Herr Eder kann am Sommerabend bei mir jederzeit im Garten sitzen. Ja. Vielen Dank. Ja, und das Kindergeschrei ist weg. Es war wirklich allen geholfen, sogar dem Pumuckl. Der hat nämlich bei dem Wort Apfelbaum sofort aufgehört, das Baby zu pieksen. Unter einem Apfelbaum auf der Bank zu sitzen und Blumen vor sich und ein kleines Stückchen Wiese. Das ist ja wie ein Ausflug, wie sommerfrischen Ausflug zur eigenen Bank. Wir gehen gleich heute noch hin, ja? Ja, Frau Lehm muss ja die Bank hintransportieren. Ja, und wenn wir sie hintransportiert haben, dann setzen wir uns vorne dran drauf. Und wenn du doch vielleicht noch eine Kuh kaufst, dann muss sie nicht kiesen, sondern dann darf sie grasen. Und dann gibt es eine gute Grasekuh. Na, Pumuckl, die Kuh musst du aus dem Kopf schlagen. Die wird ja sonst alle Blumen fressen, die wir gießen sollen. Du, dann gießen wir eben die Kuh. Und dann ist alles auf einmal gegossen, oder? Ja, also sei zufrieden, wenn wir auf der Bank sitzen und die Fegerl singen hören. Ja, und dann singen wir mit. Tirili, pieps, pieps, nichts Schöneres gibt's, als im Grünen auf der Bank zu lehnen. Oder ist es vielleicht besser, wenn wir singen, als im Grünen auf der Bank zu lehnen? Also besonders gut ist beides nicht, Pumuckl. Ja, da muss ich vielleicht doch noch ein bisschen nachdenken. Ja, also, ich denke aber erst so richtig nach, wenn wir auf unserer Apfelbaumheimgartenbank sitzen. Ja. Da, weißt du, da fällt mir dann sicherlich das beste Gedicht meines ganzen Lebens ein. Leider hat niemand das Gedicht aufgeschrieben, das der Pumuckl abends im Heimgarten gemacht hat. Es war sicher außergewöhnlich schön. So schön wie der ganze sommerliche Abend.